We'll be right back. rock. Ist ja gar nicht an. Mach das Rock. Was, jawohl. Aha, ja genau. Wir schlafen schon. Noch nicht ganz. Alkohol, nein, ganz sicher mit. Michael Jackson, ja. Aber weißt du was, er hat mein Chaco gar nicht geliebt. Also ich kann nur Onkel singen. Barbie girl in the Barbie world. Thank you. verschüttete Träume, Bilder aus alten Tagen. Nostrovje. Fuck me up. up, you got me when you try to ride your finger up. You got me when you feel like you treat me wrong. Got it on. All the tears, all the pain, with you. She's so wet, she's so hot, she hates you, dies for you. Wanna cry, but we only should die. Sorry.